meine Damen und Herren, liebe Jungs und Mädchen, holt den Whisky raus, zündet die Zigarre an. Hier ist Sir Frank mit Nothing is real. Aufgrund zahlreicher Hörerwünsche bin ich nochmal auf den Dachboden gekrabbelt und habe für Sie kratzende Schallplatten herausgesucht, von anderen Bands gespielt, und zwar Beatles-Titel. Wir fangen an mit Los Primos und Los Clavos. Los Primos kommen aus Austin, Texas, wo meine Tochter wohnt, und haben eher mexikanische Ursprünge, spielen für euch das Lied A Hard Day's Night. Und Los Primos, die kommen aus Bilbao, wo ich meine Freundin Patricia besuchte und dort die Single erstand. Und dort wird gesungen I Am The Walrus, und zwar vom Gastsänger Steve Wynn. See how they run. I'm crying. Die anderen zwei Beatles neben Paul und John haben auf den Schallplatten selten ihre Kompositionen unterbringen können. Am häufigsten noch George Harrison. Wir hören jetzt Here Comes the Sun von ihm, beziehungsweise von Steve Harley und Cockney Rebel. Und danach eine Komposition von Ringo Starr und die heißt Octopus Garden. Hier hören wir die Version von Preparata and the Delrons, eine wunderschöne Odeon-Schallplatte. Thank you. Eine gute Freundin von mir heißt Bärbel Freund und ich musste grinsen, als ich in Greenwich Village in New York City eine Single fand von Tom Freund. Und der wird jetzt erklingen mit Cry Baby Cry. Und danach hören Sie aus England die Decibels with Please Please Me. 3, 4. Cry Baby Cry, make your mother sigh. She's old enough to know better, so cry, baby, cry. The king of Marigold is in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen is in the parlor playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better, so cry, baby, cry. The king is in the garden picking flowers for a guest who came to play. The queen is in the playroom painting pictures for the children's holiday. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better, so cry, baby, cry. Come on, come on, come on, come on. Wie gut, wenn man ein Auto hat, wenn man um sein Leben rennen muss. So passiert auch jetzt bei den nächsten beiden Songs. Wir hören Run for Your Life von den Transatlantics. Und das ist eine Single von 1966, also dem Jahr, als die Beatles selbst den Song aufgenommen haben, eine frühe Interpretation. Und der nächste Song und sein Stil sprechen für das Jahrzehnt für sich. Gary Tom's Empire spielt Drive My Car. Also, dann hören Sie mal schön zu. Run for Your Life zuerst und dann Drive My Car. Well, I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. You better keep your head, little girl, or you won't know where I am. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man, that's the end of little girl. Well, I know that I'm a wicked guy, and I was born with a jealous mind. But I can't spend my whole lifetime just to make you toe the line. You gotta run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man, that's the end of little girl. You sound when I'm meaning everything I said. Baby, I'm determined and I'd rather see you dead. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man, that's the end of little girl. Well, I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. You better keep your head, little girl, or you won't know where I am. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man, that's the end of little girl. No, no, no. We'll be right back. Haben Sie schon mal von den Four Stiltons gehört? Wenn nicht, dann jetzt. Und zwar ihre Beatles-Version von Oh Darling. Stilmäßig ungefähr das Gegenteil von dem, was wir gerade gehört haben. Hier auf der sehr knisternden Schallplatte aus USA steht drauf, dass sie aufgenommen wurde 1954. Würde ich sagen, schwierig, denn der Song wurde 1969 komponiert. Na, wollen wir mal sehen, beziehungsweise hören. Danach kommt There's a Place von der Band Wits. Bum, bum, bum, bum, sure. I'll never do you, no. Tracklists, ja, die gibt es von meiner Sendung. Die können Sie auf der Webseite vom Radiokombinat einsehen. Jetzt kommt ein Überraschungsgast als letzter Song. Wenn ich mal alt bin, die Haare sind futsch, im Jahr 2010, wirst du dann immer noch bei mir sein. Das fänd ich schön. Wenn ich senil bin mit nem riesigen Bauch und nem schönen Doppelkinn, wirst du mich lieben, immer noch lieben, wenn ich 64 bin. Wenn ich am Tag nur noch zwei Schnäpse vertrag und nur noch einmal im Monat bumsen mag, wirst du mich lieben, oh, immer noch lieben, wenn ich 64 bin. Jeden Sommer mieten wir uns ein Häuschen auf Sylt, wenn die Rente reicht. Die Enkel kommen uns besuchen. Ich spiel mit denen am Strand, baue ne Burg aus Sand. Und du backst den Haschischkuchen. Mal alt bin, ich geh am Stock und in den Knien ganz weich. Wenn ich dann mit glänzendem Nostalgieblick am Onkel P vorüberschleich, wirst du dann sagen, Alter, keine Panik, für mich bist du immer noch der King. Wirst du mich lieben, oh, immer noch lieben, wenn ich 64 bin. In Wirklichkeit ist er gerade 70 geworden. Das war Udo Lindenberg hier und wir verehren ihn als deutschen Musiker und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal mit unserer Sendung von Sir Frank. Bye, bye. Schalten Sie nächsten Monat wieder ein bei Nothing is real.